WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausnahmsweise ausschließlich im Fernsehen, im Radio nicht, wegen der 1 Live Krone. Schön, dass ihr da seid. Heute freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Silvia und ist 55. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Silvia. Ich rufe nochmal an zu dem Thema von gestern mit dem Verbrechen in der Familie. Genau, Tatort Familie. Ja, genau. Ja. Das hat jetzt im Endeffekt meinen Lebensgefährten einen Herzinfarkt beschert, an dem er gestorben ist am 12. Oktober. Mhm. Was ist genau passiert? Vor 10 Jahren, so lange zog sich der Erbstreit jetzt hin mit seiner Schwester, ist die Mutter gestorben. Mhm. Beziehungsweise kam die in die Geriatrie, die war dement. Mhm. Der Ralf wollte sie besuchen im Krankenhaus, ist verunglückt. Ja, und dann sollte die Schwester, die wohnte in Bremen, die ist dann gekommen, die besuchen und hat denen auch Sachen gebracht, ne? Mhm. Ja, und bei der Gelegenheit ist sie durchs Haus gegangen. Die haben da so ein Dreifamilienhaus und hat mehrere Brillantringe und vor allen Dingen ein Stapel Tafelpapiere mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Tafelpapiere sind. Nee, vielleicht erklärst du es netterweise. Das sind Aktien wie Aktien, mhm, so Urkunden, wo dann die Hälfte ist, steht dann drauf, konnte man früher kaufen, 10.000 Mark, 20.000 Mark. Und darunter sind so wie große Briefmarken. Das sind dann praktisch die Zinsen, das braucht man nur abreißen. Mhm. Das ist wie Bargeld und kann das bei der Bank einlösen. Und man kann das einfach nehmen und der es in Händen hält, dem gehört es dann auch. Genau. Quasi wie Bargeld ist das. Ganz genau, ja. Und da ist die Schwester gierig geworden, als sie das gesehen hat, obwohl sie vorher schon einen Erbverzichtsvertrag unterschrieben hat, weil sie schon mehr als genug bekommen hat. Den Rest sollte mein Lebensgefährte kriegen, ne? Mhm. Jetzt hat sie die ganzen Tafelpapiere mitgenommen. Und die Brillantringe? Ja, alles. Mhm. Die hat, die Tafelpapiere, in welchem Wert waren die? Ja, also mindestens 700.000 Euro. Oh. Und das konnte man gar nicht sagen, wie viele Marken da noch dran waren zum Einlösen. Einige, deswegen lag das auch da. Mhm. Ist natürlich blöd mitten in einer Wohnung. Mhm. Ne, aber also ja, eine gigantische Summe. Eine gigantische Summe, ganz genau. Und da hat mein Lebensgefährte jetzt 10 Jahre gekämpft, um an das Geld zu kommen. Die Schwester wohnt in Bremen. Und die hatten mit allen Mitteln gearbeitet. Woher wusste man denn überhaupt, dass diese Sachen in der Wohnung im Haus lagen? Die hat sie gefunden, weil sie Wäsche und so. Ja, okay, das heißt, sie hat es dann erzählt? Nein, die hat sie mitgenommen. Ja, aber woher wusste dein Lebensgefährte denn, als er dann irgendwann nach Hause kam, waren die weg. Und da hat er sie angerufen und hat gesagt, hör mal, ne, ja, die kriegst du wieder, die habe ich nur mitgenommen. Okay, also wusste man vorher, dass diese Tafelpapiere da liegen? Ja, Ralf wusste das. Okay, Der hätte nie gedacht, dass seine Schwester ihn so bestiehlt. Mhm. Vor allen Dingen, weil sie ja schon genug bekommen hat, ne? Nochmal Klammer auf, wie ist es der Schwiegermutter, deiner Schwiegermutter ergangen dann? Ist sie dann bald... Die war auch über 80, war dement, ja, und hat sich dann, hat zum Geburtstag, hat sie Eis bekommen, hat sich da verschluckt und hat wohl dann eine Lungenentzündung gekriegt. So wurde es erzählt. Ne? Ob das jetzt genau stimmt, das weiß ich nicht. Die war hinterher im Altenheim in Bremen, wo die Schwester auch lebt. Okay, also es ging um diese 700.000 D-Mark Werte, die da geklaut wurden, inklusive der Ringe. Und dieses Vermögen, das stand definitiv der Schwester nicht zu. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Weil sie schon eine Auszahlung bekommen hatte. Ganz genau. Dieses Vermögen hätte wirklich deinem Lebensgefährten komplett zugestanden. Ganz alleine nur ihm, ja. So, aber nochmal, wie konnte man es der Schwester nachweisen, dass sie das da weggenommen hat? Er war so clever, dass er sich irgendwann mal die ganzen Nummern auf, da gibt es so Nummern, aufgeschrieben hat, auf einen Zettel und hat die hinterm Wohnzimmerschrank versteckt. Mhm. Ne? Das hat er gemacht, statt die Dinger in Safe zu legen. Ne? Ja, und dann musste sie das zugeben. Da hat sie erst gesagt, ja, ich wollte das ja nur in Sicherheit bringen und dann, ich gebe das zurück. Ja, und dann kam die 3-Monats-Frist und danach kann man im Grunde nichts mehr machen. Das ist Strafgesetzbuch, Paragraf 77, dass wenn man das nach 3 Monaten, wenn die Frist verstrichen ist, dass es dann eigentlich sinnlos ist, noch weiter zu kämpfen, weil es eben ist in das, der Familie ist. Ist das in der Tat so? Das habe ich ja, noch nie das gehört. So. Dass nur 3 Monate, ja, man kann nur... Hat, das weiß kein Mensch. Geht das, aber das geht doch nicht bei allen Erbstreitigkeiten so. Nein, nur bei Familiendiebstahl. Bei Familiendiebstahl? Ja, ja. Ach das so. War ja dann so, ne? Ach so. Das, die hat es ja gestohlen. Ah, ich verstehe. Unter dem Begriff lief das dann. Und das ist nach 3 Monaten verjährt? Das ist ja ungeheuerlich. Ja, aber er hat gekämpft und gekämpft mit vielen Rechtsanwälten. Also da, ich meine, es ist noch auch noch Geld trotzdem da gewesen. Die Mutter, die war sehr clever und hatte früher, die hatten erst mit einem Hutgeschäft angefangen, die Eltern, ganz früher. Mhm. Und dann hat sie so mehrere so Damen-Oberbekleidungsgeschäfte gehabt. Also da wurde viel Geld verdient. Ja, ja, genau. Aber wenn das nach 3 Monaten schon verjährt war, wie konnte er dann überhaupt noch kämpfen? Hätte das überhaupt Sinn gehabt oder hat das Sinn gehabt? Ja, er hat jetzt im Endeffekt hat er noch 300.000 pfänden können. Und da ist kein Strafprozess gewesen, sondern ein Zivilprozess. Und wenn es ein Strafprozess gewesen wäre, hätte der Staatsanwalt die Konten pfänden können. Ne? Also ich meine, es ein komplizierter war ja so, Vorgang. Man konnte auf den Tag genau ja auch gar nicht sagen, wann sie jetzt überhaupt gewillt war, das Geld zu behalten, weil sie hat ihn ja hingehalten. Mhm. Ne? Auf jeden Fall halten wir fest, es ging um eine Riesensumme Geld. Ja, eine Riesensumme. Und über Jahre und Jahre hat dein Lebensgefährte sich damit rumgeschlagen. Ja. Und jetzt ist er, sagst du, am 12.10. gestorben an einem Herzinfarkt. Ja, lag tot in seinem Garten, Herzinfarkt. Er lag tot im? In seinem Garten. In seinem er Garten. Bei seinem Haus dann ein bisschen... Das gehst du so weit, dass du sagst, letztendlich ist er an diesem Stress gestorben, den ja. er 10 Jahre hatte? Ja. Er hat sich da sowas von aufgeregt immer drüber. Ne? Und meine Schwester, meine eigene Schwester, und die hat wirklich mit allen... Mitteln gearbeitet. Mhm. Wie gesagt, ihr lebt in Bremen. Mittlerweile, die Schwester ist aber vor ihm noch gestorben. Mhm. Die hat auf Gran Canaria ein Aneurysma ist wohl geplatzt. Mhm. Und dieses viele Geld, was er jetzt trotzdem noch bekommen hat, ich meine, 300.000 ist ja auch eine wahnsinnige Summe. Erbst du die jetzt? Ja. Ja. Aber was nutzt das Geld? Ja, das stimmt. Ich würde mir lieber wünschen, da wird sie wieder durch die Tür wirklich. Natürlich, natürlich. Und sie hat aber wirklich, ich weiß nicht, ob in Bremen rechtsfreier Raum ist oder so. Die hat zum Beispiel gesagt, wenn der Gerichtsvollzieher kommt, bringe ich mich um. Mhm. Dann kam mir ein Schreiben, Leben geht vor Geld. Dann ist der Gerichtsvollzieher irgendwann doch gekommen und wollte pfänden, war natürlich nichts da. Und er hat noch niemals das Auto gepfändet, was direkt vor der Tür stand. Da hat die gesagt, ich habe noch ein rostiges Fahrrad. Dabei stand ein Sportwagen vor der Tür, auch noch mit ihren Initialen und Geburtsdatum. Mhm. Das ist alles so gelaufen. Da sieht man wieder dann was. Ganz zum Schluss hat sie dann noch einen Offenbarungseid gemacht. Mhm. Sie hätte kein Geld mehr. Es wäre weg. Und beim Zusammenstellen für den Gerichtsvollzieher wären schon mal 100.000 Euro abhanden gekommen. Woher kamen jetzt diese 300.000 Euro? Die hat er gepfändet. Sie wurde dann irgendwann Klageerzwingungsverfahren aufgemacht. Also alles... Ein was für ein Verfahren? Klageerzwingungsverfahren. Ah, das ist jetzt so kompliziert, so juristisch. Ja, ja, ich weiß. Woher? Meine Frage war, wenn da nichts mehr war, was gab es denn zu pfänden, was so wertvoll noch war? Bei der Schwester nichts. Das hat natürlich alles schon weggeschafft. Und sie hat unter anderem 400.000 Euro im Bar abgeholt. Irgendwann ist da mal doch ein bisschen geguckt worden, wegen des Klageerziehungsverfahrens. Und Okay, aber woher kamen die 300.000 jetzt? Die konnte er noch pfänden. Ja, das habe ich verstanden. Aber was hat er denn, was wurde denn gepfändet? Sie hatte wohl was angelegt und konnte das nicht schnell genug auflösen. Ah, so. So, ja. Und dann, wie gesagt, sie hat dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber Silvia, ist das ja ist verurteilt worden, dann zu 550.000. Er wollte das jetzt auch vom Tisch haben, hat gesagt, wenn ich das jetzt kriege, soll es gut sein. Ne? Mhm. Das kam auch nicht. Und da musste er das Doppelte hinterlegen. Mhm. Dass das gepfändet werden konnte. Aber also letztendlich, muss er 1,1 ja. Millionen muss er noch einen Kredit aufnehmen und das hinterlegen, und damit er das pfänden kann. Es wird jetzt zu kompliziert, aber definitiv hat er diese 300.000 bekommen. Ja, die hat er dann bekommen. Weil dafür ist er jetzt auch tot. Was für eine Geschichte, wo man sieht wieder, was Geld und was materielle Dinge das Leben zerstören können. Ja, total. Würdest du im Nachhinein sagen, er hätte besser darauf verzichten sollen? Ja. Mhm. Das wäre für sein Leben und seine Gesundheit aber besser das gewesen. Aber konnte der nicht. Mhm. Liebe Silvia. Er hat sich wirklich, Das war nochmal zu unserem Thema von gestern, Tatort Familie. Und ich sag allen Frauen, achtet auf eure Männer. Die Männer wollen immer nicht zum Arzt gehen. Ich habe vorher monatelang ihn bekniet. Du musst mal wieder zum Arzt. Der schwitzte immer so. Und die hören ja immer nicht. Das hätte, der könnte noch leben. Liebe Silvia, es tut mir sehr leid, dass du deinen Partner verloren hast. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Ich bin sowieso in Therapie, aber vielen Dank. Okay, gut. Weil das war ja so ein Schock. Dann bist du versagt, glaube ich, ja. Alles aber Gute. Aber dass es sowas überhaupt gibt, das weiß ja überhaupt kein Mensch, dass es so eine Frist überhaupt gibt. Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Nee. Noch nie. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke. Ne? Tschüss, und tschüss, ihr seid echt super. Kannst du nicht vielleicht noch mal ab und zu auftreten, auch wenn du schon aufgehört hast? Na, ich bin ja noch ein ganzes Jahr hier. Und ja, dann gucken wir weiter. Die Ärzte machen das ja. Die kommen dann vielleicht noch mal einmal die Woche oder so. Du bist ja schon fast wie so ein Seelendoktor. Wollen wir mal gucken, Silvia. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute. Ich danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Stichwort auftreten, wenn ihr mich treffen wollt. Ich bin diese Woche Sonntag, also übermorgen, in Essen in der Lichtburg. Da ist die dritte Premierenveranstaltung des Domian-Dokumentarfilms Interview mit dem Tod. Und es wird der Film gezeigt und anschließend gibt es eine Talkrunde und auch noch ein Talk mit euch, mit dem Publikum. Es sind wohl noch ein paar Karten da. Wer Interesse hat und Spaß daran hat oder Interesse daran hat, 6. Dezember, 20 Uhr, Lichtburg, Essen. Und ihr könnt die Tickets buchen über domian-der-film.de. So, jetzt geht's weiter mit Rainer. Und Rainer ist 55. Guten Morgen, Rainer. Hallo, Domian. Hallo, Rainer. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich freue mich auch, dass ihr mich reingenommen habt in die Sendung. Ich wollte mich eigentlich mit dir unterhalten oder mal sehen, ob du konform mit mir gehst über das Thema der Milliardär als Wohltäter, Mr. Zuckerberg, kann man mit viel Geld die Welt retten? Generell würde ich sagen, ja, wenn man dabei keine Steuern legal hinterzieht bzw. verkürzt, dann kann man diesen Spenden sehr positiv gegenübertreten. Mhm. Da ist aber ein fettes Aber dabei, nicht? Ich höre schon, du bist in der Materie drin und du sagst, dass er Steuern hinterzieht. Ja, legal natürlich. Ne? Ja, ja. Man muss sich ja erstmal die Frage stellen, wie kommt Mark Zuckerberg zu diesem Vermögen von 45 Milliarden US-Dollar. Wir sagen mal, das ist der Erfinder von Facebook. Genau. Ja. Ein ganz junger Typ. Ganz junger Typ. Herr Zuckerberg. Ja. Und ist wirklich wahnsinnig reich mittlerweile. Ja, ja, einer der reichsten Menschen der Welt. Genau. Nicht, mit 45 Milliarden US-Dollar. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, dass ein Mensch so viel Geld haben kann. Ja, wenn es die Steuergesetzgebung hergibt, zweifellos, ja. Ja. Nun lebt er in Amerika und da ist ja eh alles sehr kapitalistisch ausgerichtet. Ja, ja, ja, aber guck mal, als ich noch zur Schule gegangen bin, ja, da gab es einen US-amerikanischen Präsidenten, der dann ermordet worden ist. Der erste katholische US-amerikanische Präsident. Du meinst Präsident. John F. Kennedy. Ganz genau, ja. Da war übrigens der Spitzensteuersatz in den USA, halte dich fest, 90%. Mhm. Heute würde man sagen, ein Kommunist. Ne? Aber wir wollen jetzt hier nicht über den Steuersatz in den USA diskutieren. Aber es kommt ja, es spielt ja da irgendwo mit rein. Ne? Also wie kommt der Mann zu 45 Milliarden US-Dollar Vermögen? Der hohe Börsenwert entstand ja nicht nur durch die Profitabilität und die Zukunftsaussichten von Facebook selbst, sondern auch dadurch, dass die Firma vielerorts fast gar keine Steuern gezahlt hat. Facebook. Ja. Okay, das können wir jetzt bedauern, aber wir leben in Deutschland, nicht in Amerika. Und was da schief läuft? Ja, auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Es verzichtet ja unser von vielen sehr geschätzter Finanzminister, der Herr Schäuble, auch auf viele 100 Milliarden an Steuern, die er nicht erhebt, obwohl er die Möglichkeit hat, und die Bundeskanzlerin, die hat die Richtlinienkompetenz, die schwimmt ja auch auf dieser Linie. Ne? Jetzt wollen wir aber nicht über die deutsche Steuerpolitik uns unterhalten, sondern was ist eigentlich der Grund deines Anrufes? Wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn man da keine Steuern legal hinterzieht bzw. verkürzt, ist diese Spenderei okay. Wenn man allerdings dem Staat gleichzeitig Steuern hinterzieht, nicht? Mhm. Und dann beispielsweise bei 100 Millionen Dollar Gewinn im Jahr, zum Beispiel in Deutschland, hat Facebook im letzten Jahr 220.000 Euro an Steuern gezahlt. Okay. Zahlt ein mittlerer Handwerksbetrieb. Okay, du willst damit sagen, dass diese Spenden von diesen Superreichen letztendlich dreckiges Geld sind? Das ist übertrieben. Ne? Aber man muss ja einfach sehen, der Mann bringt jetzt jedes Jahr, und das ist das Besondere, eine Aktienspende in seine Stiftung ein. Mhm. Ja? So, das wird dann geldwert berechnet, dieser Aktienanteil 1 Milliarde US-Dollar. Dabei, laut Forbes, spart der Mann 330 Millionen US-Dollar allein. Rainer, ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Lust mit dir über Steuern in den USA, wer da was spart und Tricks zu reden. Das ist ja auch nicht Thema unserer Sendung. Und da müsste ich mich auch ordentlich vorbereiten, um da jetzt was zu sagen. Dass da natürlich viele Sachen schieflaufen und dass die USA nun wirklich kein Vorbild sind in dieser Richtung, sind wir uns ja sind wir uns ja einig. Nur die grundsätzliche Frage ist ja, bei Bill Gates ist das ja ganz genauso. Was würdest du denn sagen? Darf man solche Spenden von solchen reichen Leuten, auch wenn sie dann für wirklich einen sehr guten Zweck sind, nicht annehmen? Doch, natürlich kann man diese Spenden annehmen, wenn sie tatsächlich wohltätigen Zwecken zugutekommen. Ne? Die New York Times allerdings macht da ja bei dem ein dickes Fragezeichen dahinter. Mhm. Ne? Denn er verfügt ja über die Gewalt, über das Geld innerhalb seiner Stiftung. Mhm. Und es ist da gar nicht sichergestellt, dass das nur kranken Kindern und Schulen zugutekommt, sondern auch für Lobbyarbeit genutzt wird und auch eher in Unternehmen investiert, die nicht unbedingt grüne Unternehmen sind. Gut. Ne? Kann ich auch nichts zu sagen, bin ich nicht informiert, weiß ich nicht. Lieber Rainer, nehmen wir es mal einfach so als ein kleines Thema deinerseits zum Thema Zuckerberg, Steuern und Spenden hin. Okay. Ne? Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke. Alles Gute, tschüss, ciao. Und hier ist Marvin, Marvin 25. Guten Morgen, Marvin. Hallo Domian. Hallo Marvin. Über was reden wir beide? Wir haben gehört vor 4 Jahren schon mal, und zwar zu dem Thema, mein Leben ist mir nichts mehr wert. Ja. Und zwar, da war ich ja drogensüchtig, alkoholabhängig, habe mich von dir beraten lassen und von deinen Therapeuten, habe Therapie gemacht und alles, wohne jetzt im betreuten Wohnen. Und habe jetzt vor einem Dreivierteljahr Diagnose gekriegt, Leukämie. Ach. Marvin, damals ist soweit, sonst ist soweit mein Leben drogenfrei im Griff. Ja. War ja früher für die Kinder da von meiner Schwester, das weißt du ja auch, hatte ich dir erzählt. Ja, und hab sogar jetzt einen eigenen Sohn. Mhm. Nun ist das 4 Jahre her. Du wirst verstehen, dass ich das im Detail nicht mehr so genau weiß. Deswegen bitte ich dich vielleicht ganz kurz nochmal zu sagen, wie schwer damals die Abhängigkeit war. Die Abhängigkeit war, also sprich Alkohol war ein Kasten Bier, 2 Flaschen Korn. Mhm. Über wie viele Jahre? Über 6 Jahre, dann Speed, Koks, Benzodiazepine, wovon ich den Absprung dank deiner Hilfe geschafft habe. Das freut mich sehr, dass das so eine Wirkung, so eine Nachwirkung hatte, dein Anruf hier. Aber umso mehr bin ich wiederum auch erschüttert, was du mir gerade erzählst, dass du jetzt Leukämie hast. Hast du akute Leukämie? Also es wurde festgestellt vom Dreivierteljahr, ich hatte 3 Chemotherapien bis jetzt. Und die Ärzte sagen, wir müssen die Werte abwarten, um abwägen zu können, ob schwer oder nicht schwer. Wie ist das jetzt für dich? Bist du einmal durch die Hölle gegangen und hast es geschafft, da rauszukommen? Und jetzt kriegst du mit 25 Jahren, wo du auch noch Vater geworden bist, so einen Schlag. Wie gehst du damit um? Ja, sehr schwer. Also wäre ich nicht in dieser Einrichtung, wo ich jetzt bin, also dieses betreute Wohnen, wo ich die Unterstützung hätte, würde ich sagen, ich greife irgendwie wieder zu irgendwelchen Suchtmitteln, sag ich mal. Aber das will ich nicht. Ja, sehr richtig. Weil der Weg war hart genug. Um da rauszukommen, habe ich fast 1,5 Jahre gebraucht mit Therapie, Entzügen und so weiter. Zumal das ja dich in dieser Leukämieerkrankung auch enorm zurückschmeißen würde und jede Genesung letztendlich unmöglich machen würde. Du hast gerade gesagt, dass du Chemotherapien schon gemacht hast. Ja. Wie ist denn der aktuelle Zustand heute? Wie geht es dir heute? Also heute, sag ich mal, die letzte Chemotherapie hatte ich vor 1,5 Wochen. Heute geht es mir also zwar noch geschwächt und schlapp fühle ich mich. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich auf einen Vieren krabbel, aber besonders gut geht es mir auch nicht, sage ich. Es gibt noch keine Prognose, keine klare. Nein, eine klare gibt es nie, Nein. Aber es gibt noch keine Prognose. Nein, wie gesagt, die sagen immer Blutwerte. Hier ein Medikament, da ein Medikament, das ausprobieren. Wie ist diese Krankheit überhaupt herausgekommen, dass du sie hast? Weil ich mich irgendwie schlapp fühlte, war ziemlich anfällig erkältet, fühlte mich schlapp, ging überhaupt nicht gut, lag tagelang, konnte gar nichts und bin dann zum Arzt und wo er sagte, einmal ins Krankenhaus komplett durchchecken lassen. Wo sie mich dann eben vom Kopf bis Fuß auf den Kopf gestellt haben, alle Blutbilder gemacht haben und so weiter, bis dann die Diagnose kam. Was hast du da im ersten Moment gedacht, als die dir das sagten? Was ich dachte, warum jetzt schon wieder ein Nackenschlag? Ja, das verstehe ich. Das hätte ich genauso auch gedacht. Weil man ist von der ganzen Sucht, die man hatte, weg, dank auch deiner Hilfe mit, nicht wahr? Und dann kriegst du wieder so eine Diagnose, wo du in dem Moment denkst, hätte ich früher weitergemacht, hätte ich vielleicht diese ganze Scheiße gar nicht erlebt. Du hast das ja gerade schon gesagt, was die Ärzte dir wiederum gesagt haben. Hat denn irgendjemand mal doch vielleicht eine Andeutung gemacht, dass du eine Chance hast, eine gute Chance hast, da durchzukommen? Also bis jetzt sagen wir mal die Blutwerte, so dann wird gesprochen, sollte es sich verschlimmern mit hier diesen Transplantation von Knochenmark, genau. Und man weiß es eben noch nicht genau. Jetzt hast du mir Das ist eben eine Sache, die mir auch Gedanken macht. Denkst du manchmal, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt, Ausbruch der Krankheit und deine bewegte Vergangenheit? Es mag sein. Man weiß es ja nicht, das wird man ja auch nie nachweisen können, aber es kann ja schon sein, dass dein Immunsystem sehr geschwächt war oder sehr in Anspruch genommen war durch diese extreme Drogenabhängigkeit. Aber das bringt ja auch gar nichts, das jetzt ständig alles neu zu bedenken. Jetzt muss man ja nach vorne gucken. Du hast einen... Da bin ich bei und versuche nach vorne zu denken und hole mir jede Unterstützung, die ich auch habe in dieser Einrichtung. Also die fahren mit mir dahin, ich da liege, kriege diese Chemotherapie. Das dauert ja auch nicht eine Stunde, sondern das dauert 4-5 Stunden, bis das alles durchgelaufen ist und mir geht's sehr schlecht dabei. Und die unterstützen einen wirklich. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du ein Kind hast. Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist jetzt 3 Jahre. 3 Jahre. Und die Mutter des Kindes, welche Beziehung hast du zu der Mutter? Bist du mit der noch zusammen? Zusammen sind wir nicht mehr, aber das Verhältnis ist sehr gut. Ich kann meinen Sohn jederzeit sehen, kann hin, wann ich möchte, also wenn ich schaffe körperlich, wenn es mir gut geht. Könnte ich mir vorstellen, dass wenn du immer, wenn du den Kleinen siehst, dass dir das auch wieder Mut macht und dich auch zum Leben animiert und dich optimistisch stimmt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich war damals so glücklich, deswegen nichts konsumiert und Therapie erfolgreich und betreutes Wohnen und Sohn und mega happy. Mensch, Marvin, gute Nachricht, schlechte Nachricht in einem Telefonat jetzt. Jetzt kann ich dir nur wirklich von Herzen, und das machen wir alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören, dir die Daumen drücken, dass du schaffst, dass du da durchkommst. Die Hoffnung ist da. Also auf jeden Fall. Und also wie gesagt, aufgeben will ich nicht. Nein. Dafür bin ich zu jung. Ja, natürlich. Das ist auch gar kein Punkt jetzt, wo man aufgeben sollte. Wir hoffen, dass das der nächste große Sieg in deinem Leben wird. Einen großen Sieg hast du schon hingelegt. Richtig. Und das alles dank deiner Hilfe. Ja, aber auch natürlich. Ja, aber du hast natürlich das Deine dazu getan. Ne? Du hast es ja gewollt. Ja, aber ihr habt mir auch Stellen gegeben, an die ich mich wenden kann und so weiter. Und das war der entscheidende Effekt. Das freut mich total, Marvin. Also, von Herzen alles Gute. Von Herzen alles Gute. Kämpfe für dich und kämpfe für dein Kind. Ja, und ein Autogramm möchte ich gerne. Gerne, ja, sehr gerne. Dann legst du bitte auf und wir melden uns nochmal. Und alles Gute. Ja, ich danke dir, Domian. Tschüss, Marvin. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, zwischendurch nochmal der Hinweis, auch morgen gibt es keine Sendung. Wir sind dann erst wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Hier ist der Yannick. Yannick ist 20. Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen, Domian. Hallo, Yannick. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich innerhalb von 4 Monaten quasi 2 Mütter verloren habe. Erklär das mal. Ja, Mitte Juli hatte meine Stiefmutter morgens als einen tödlichen Autounfall, als sie aus der Nachtschicht kam. Und circa 2 Tage später habe ich halt von meiner Mutter erfahren, dass sie Gebärmutterhalskrebs hatte. Von deiner leiblichen Mutter? Ja, genau. Das hast du erfahren und dann kurz darauf ist sie auch gestorben? Ja, am 6. November. Wie war dein Verhältnis zu beiden Frauen? Zu meiner Stiefmutter hatte ich ungefähr seit 2012 eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Und zu meiner Mutter eigentlich schon immer. Also ich war auch relativ oft da. Und, ja. Bei wem bist du aufgewachsen? Bei meinem Vater. Und der Stiefmutter? Ja, genau. Das heißt, du warst, wie viele Jahre hast du mit der Stiefmutter gelebt? Ja, 11 Jahre waren elf Jahre. Verheiratet, ja. Das ist aber wirklich ein ganz schwerer Schicksalsschlag, Yannick. Für einen Typ, der 20 Jahre alt ist, ist das sehr heftig. Ja. Wie ist dir jetzt heute zumute nach den wenigen Wochen, nachdem das passiert ist? Na, sagen wir so, das mit meiner Stiefmutter habe ich ja nie richtig an mich rangelassen, weil mein Vater hing ja selber schon quasi in der Kurve. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt auch noch anfange, daneben zu hängen, das bringt ja nichts, weil irgendwie, es muss ja irgendwie weitergehen. Und habe dann auch relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten und ja, auch in der Zeit, wo meine Mutter halt ständig, oder sie war eigentlich nur im Krankenhaus seitdem, bin ich trotzdem immer zwischendurch weiter arbeiten gegangen, wo ich mir heute sage, wäre es immer lieber öfter da gewesen. Warst du denn dann ganz zum Schluss bei deiner Mutter, als sie gestorben ist? Sie war 3 Tage insgesamt im Hospiz und ich war am ersten Tag war ich einmal da. Aber sie war eigentlich gar nicht mehr ansprechbar, gar nicht. Und wer hat dir dann die schlimme Nachricht mitgeteilt, überbracht? Ihr Lebensgefährte. Hast du sie dann nochmal gesehen, als verstorbene Frau? Nein, das wollte ich auch gar nicht, weil ich wollte mir einfach meine Mutter so weit gut in Erinnerung halten, wie ich sie gekannt habe. Mhm. Nachdem sie dir das erzählt hat, dass sie Krebs hat, hat sie dann mit dir irgendwie nochmal was sehr Persönliches gesprochen oder dir etwas gesagt oder mit auf den Lebensweg gegeben? Nein, so gar nicht. Und kam es auch fast gar nicht zu, weil sie war ja, wo die Diagnose kam, hatte sie ja auch schon relativ kurz danach eine relativ lange OP mit anschließendem Aufenthalt auf der Intensivstation, weil die OP halt länger dauerte, als eigentlich geplant war. Mhm. Und danach, ja, hat man eigentlich gedacht, dass es wieder geht. Und sie machte auch eigentlich wieder Fortschritte, hat angefangen zu essen, bis halt dann mit der Bestrahlung angefangen hat. Mhm. Da sie Alkoholikerin war und die Leber dementsprechend schon angegriffen war, ist dann eine Leberzirrhose entstanden und auch relativ schnell weit ausgebrochen. Weißt du, ob ihr klar war, dass sie sterben muss? Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus. Mhm. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Du machst dir ein wenig Vorwürfe, dass du zu wenig bei ihr warst in den letzten Wochen? Ja. Ich war halt so irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich es für mich vielleicht einfach verdrängen wollte und deswegen einfach immer gesagt habe, dass ich weiter arbeiten gehe, weil auch gerade in der Zeit, wo das mit meiner Stiefmutter war, auch Arbeit das Beste war, was mich abgelenkt hatte, auch jetzt nach dem Tod von meiner Mutter. Mhm. Nun warst du ja da, als deine Mutter gestorben ist, quasi schon in einem Schockzustand, weil deine Stiefmutter ja kurz vorher gestorben ist. Ja. Das heißt, als deine Mutter erkrankt ist, meinte ich, warst du schon im Schockzustand. Und genau. Insofern finde ich, ja, natürlich hättest du öfters hinfahren müssen. Hinterher ist man immer schlauer. Und ja, mit Abstand betrachtet kann man das so klar sagen. Aber man muss ja einrechnen, dass du geschockt warst, dass du die Stiefmutter verloren hast. Dann finde ich, muss man auch noch mit einberechnen, dass du eben ein junger Kerl bist und das auch vielleicht gar nicht so wahrhaben wolltest, so wie du es gerade ja auch gesagt hast, dass deine Mutter so krank ist. Und dann sieht man die Mutter auch nicht gerne so leidend da liegen. Nein, nicht wirklich. Ich habe beim ersten Mal, wo es hieß, dass sie nur noch 2 Tage hat zu leben hat und wo sie noch nicht im Hospiz war, habe ich mich auch, bin ich sogar noch vor der Arbeit, weil ich keinen freigekriegt habe, bin ich noch da hingefahren und habe dann bis ich eine Stunde bevor ich anfangen musste zu arbeiten, habe ich dann bei ihr gesessen. Mhm. Und sie hat einen angeguckt und man merkte auch, sie möchte zwar vielleicht reden, aber sie konnte halt nicht mehr, weil sie mit ihren Kräften am Ende war. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass sie Alkoholikerin war. Ja. Das heißt, du hast dann auch schwierige Erinnerungen an deine Mutter, wie sie früher war. Ja, die meiste Zeit, wo ich da war, hat sie meistens geschlafen, um halt den Rausch dann wieder loszuwerden, den sie durch den Alkohol hatte. Und sie hatte auch eine Therapie gemacht, nicht nur einmal. Und bei der letzten hatte sie auch ihren Lebensgefährten damals kennengelernt, der war auch Alkoholiker. Mhm. Und der hat es auch in den Griff gekriegt soweit, aber meine Mutter hat es irgendwie immer nie geschafft, komplett aufzuhören damit. Das heißt, sie hat getrunken quasi bis zu der Diagnose? Ja, genau. Und wie viele Jahre hat sie getrunken und war Alkoholikerin? Bestimmt schon, ja, auch gut 20 Jahre vielleicht. Das heißt, du kennst deine Mutter gar nicht als Nicht-Alkoholikerin? Genau. Hat dich das früher als Kind oder als Jugendlicher manchmal wütend gemacht, dass deine Mutter trinkt? Nein, weil ich habe es so gesehen auch nicht immer. Nach der Therapie habe ich ja selber erstmal lange Zeit geglaubt, dass sie wirklich damit aufgehört hatte. Mhm. Und ich habe mich damit auch so weiter gar nicht wirklich auseinandergesetzt, bis dann irgendwann ich dann auch aus der Schule rauskam und dann auch mal so zwischendurch ungeplant da war. und dementsprechend dann auch Alkohol mal unter der Spüle oder im Alibert im Badezimmer gesehen habe. Wie war sie zu dir, wenn sie betrunken war? Sie war ja meistens immer abends betrunken, aber sie war nicht aggressiv, sie war immer lieb, aber ja, halt, man hat halt gemerkt, wie sehr sie dann neben der Spur hing. War das auch der Grund, weswegen du bei deinem Vater aufgewachsen bist? Denke ich mal, ja. Also obwohl mein Vater schon immer dafür gesorgt hat, dass ich regelmäßig Kontakt zu ihr habe. Wie war die Beerdigung für dich, die Beerdigung deiner Mutter? Die Beerdigung war schrecklich. Ich hatte die ganze Zeit während der Beerdigung nur den Sarg, wo sie drin lag, im Auge. Alles, was um mich herum war, war fast wie ausgelöscht. Selbst auf dem Weg zum Grab, bis der Sarg quasi runtergefahren wurde, hatte ich nur den Sarg im Auge und nichts anderes. Alles, was um mich herum war, war unsichtbar quasi. War das bei der Beerdigung der Stiefmutter auch so? Nicht ganz so schlimm. Da ist die Emotionalität bei der Mutter doch stärker, bei der leiblichen Mutter. Ja, genau. Obwohl meine Stiefmutter auch mit den Jahren wie eine zweite Mutter zu mir war. Sie hat mich auch quasi mit aufgezogen. Hast du weinen können? An meiner Stiefmutter nicht, nein, weil ich es halt für meinen Vater immer selbst heute noch immer versucht habe zu unterdrücken. Auch bei meiner Mutter, da habe ich bitterlich geweint. Weinst du jetzt manchmal auch noch? Manchmal stehe ich kurz davor, aber dann schaffe ich es doch noch irgendwie, mich oder dies zu unterdrücken. Warum unterdrückst du es? Weil ich mit der Zeit, ich weiß nicht, ich bin halt ein Mensch, der immer irgendwie sich mehr um andere Sachen oder andere Probleme der anderen Leute kümmert als um die eigenen und versucht, die dann meistens immer irgendwie runterzuspielen und nicht richtig an mich ranzulassen. Aber das ist, glaub mir, Janik, auf Dauer keine gute Verhaltensweise, weil du dir dann schadest, wenn man die eigenen Sachen immer verdrängt und runterschluckt. Und gerade sowas Gravierendes, wenn man trauert um die eigene Mutter. Ich glaube, dass es sogar sehr gut ist, wenn man dann ab und zu weint. Entweder alleine oder bei einer vertrauten Person. Ich finde das nicht schlimm und ich finde das auch gut für deine Psyche und für deine Seele. Ja. Hast du denn jemanden überhaupt so, mit dem du über deine Traurigkeiten sprechen kannst? Na, meine beste Freundin, aber die macht quasi den gleichen Beruf wie ich und hat dementsprechend sieht man sich auch relativ wenig. Was machst du vom Beruf? Ich bin Busfahrer. Busfahrer. Bist du eigentlich das einzige Kind deiner leiblichen Mutter? Ja. Ja. Ich bin das einzige. Also gibt es da nicht viel Gesprächsmöglichkeiten? Nein, der Lebensgefährte von ihr hat zwar noch 3 Söhne und auch meine Stiefmutter hatte 2 Söhne, aber zu denen hatte ich auch all die Jahre nicht wirklich jetzt relativ guten Kontakt. Ich mache mal den Vorschlag, Janik, dass dich jetzt gleich meine Psychologin nochmal anruft. Vielleicht kann sie dir, was heißt vielleicht, sie wird dir ein paar Sachen mal an die Hand geben, noch ein paar Informationstelefonnummern und Adressen, falls du doch das Bedürfnis hast, dass du mal etwas länger mal mit jemandem sprechen möchtest, was vielleicht auch gut ist, dass du das an der Hand hast und du weißt, wo du dich hinwenden kannst. Ja. Dann bitte ich dich jetzt gleich aufzulegen, Janik, und die Magdalena ruft dich zurück. Mir tut es, ich sag's nochmal, sehr, sehr leid, dass du diese beiden wichtigen Menschen verloren hast in deinem Leben so früh und wünsche dir viel Kraft und alles Gute für die Zukunft. Und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Dankeschön. Ja, auch alles Gute. Dankeschön, Janik. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. 1:39 Uhr haben wir. Und ich möchte euch schon mal unser Thema nächste Woche, das Hauptthema nächste Woche vorstellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Gott. Und ich frage euch, glaubt ihr an Gott? An welchen Gott glaubt ihr? Warum glaubt ihr? Gebt ihr Gott vielleicht Schuld an irgendetwas Bestimmten? Wie stellt ihr euch Gott vor? Und Hat Gott schon mal zu euch gesprochen? Oder findet ihr letztendlich dieses ganze Gerede über Gott und Glauben völligen Humbug und sagt, es gibt keinen Gott, alles ist naturwissenschaftlich erklärbar und Gott ist ein Hirngespinst der Menschen, weil sie auf Sinnsuche sind und Angst haben vor den grundsätzlichen Fragen. Also, wenn ihr mit mir gerne über Gott sprechen wollt nächste Woche, dann meldet euch bitte unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche vor der Sendung an oder während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der Freien Themennacht am Donnerstag und ich freue mich auf die Nadja und die ist 41. Guten Morgen, Nadja. Guten Morgen. Guten Morgen, Nadja. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist vermisst. Und zwar geht es darum, dass mein Ex-Freund seit Monat 5 vermisst wird. Seit wie vielen Monaten? Seit Monat 5, also seit Mai. Das kam dazu, dass er mich mit zwei Frauen betrogen hat. Und dazu muss man sagen, ich bin viel unterwegs, weil ich Asylhäuser aufbaue und so weiter. Und ich bin nur ganz oder relativ wenig zu Hause. Und wie ich nach Hause kam, wurde mir zugetragen, dass er eben halt mit zwei anderen Frauen was hatte. Mhm. So dementsprechend habe ich mich getrennt. Mhm. Wann hast du dich getrennt? Monat 5, am 14.05. Auch im Monat 5, also im genau, Mai. Genau, richtig. Und seit dem Mai ist er auch weg. Richtig, genau. Mhm. Es geht eben halt darum, dass es gibt keine Spur. Er war 25 Jahre in der gleichen Firma, er meldet sich bei keinen Freunden, es gibt keine Kontobewegung, nichts. Wie lange wart ihr zusammen? 3,5 Jahre. Habt ihr zusammen gewohnt? Ja. Und wie war er jetzt von einem Tag auf den anderen weg? Ja, richtig, genau. Ja, weil ich die Beziehung eben halt beendet habe, weil es für mich nicht ging. Ich habe ihn nicht rausgeschmissen, sondern ich habe einfach nur gesagt, er möge sich bitte eine Wohnung suchen. Mhm. Und dementsprechend wollte ich das alles nicht mehr, weil das geht auch gar nicht. Also, wie hat er denn auf deinen Trennungswunsch oder deine Trennungsentscheidung, wie hat er darauf reagiert? Er konnte nicht reagieren, weil ich dann die Wohnung verlassen habe und auf nichts geantwortet habe, egal ob er mir geschrieben hat oder nicht, weil ich zutiefst enttäuscht war, ich war traurig, ich war wütend, ich war hassig, ich war alles. Also es gab keine Auseinandersetzung mehr, du hast eine Entscheidung getroffen und das war es dann? Richtig, genau. Da bist du aus der Wohnung rausgegangen, wo bist du hingegangen? Zu einer Freundin. Und wann kamst du zurück? Ja, ich kam 2 Tage später zurück. Da wollte er das Gespräch nochmal suchen. Und ich habe mich aber nicht drauf eingelassen, weil ich habe einfach nur gedacht, so von wegen, vielleicht wird es eskalieren. Mhm. Aus dem einfachen Grunde, ich war emotional auch total aufgebracht. Und habe dann einfach nur versucht, mich eben halt von ihnen abzuwenden und habe ihnen immer wieder erklärt, er möge sich bitte eine Wohnung suchen und mich in Ruhe lassen. Das hat er sich vorher überlegen können. Und daraufhin ist er ganz normal morgens dann eben halt zur Arbeit gegangen. Also wir hatten in getrennten Räumen dann die Nacht noch verbracht. Ja. Und da ist er aber niemals hingegangen. Und dann habe ich eben halt den Abschiedsbrief im Auto gefunden, wo er seinen Suizid angekündigt hat. So, und also seitdem gibt es nichts mehr. Das heißt, er ist weg mit dem Vorhaben, so schreibt er es, dass er sich umbringen will. Richtig, genau. Also weil du dich von ihm getrennt hast. Richtig, genau. Gibt er dir noch eine Schuld in dem Brief? Richtig, ja. Weil ich ja sehr selten zu Hause war, beziehungsweise ich hätte mich auch anders beruflich entscheiden können. Und damit erklärt er sein Fremdgehen? Genau. War er vorher auch schon mal aufgefallen? War er dir aufgefallen, dass er irgendwas gemacht hat mit einer anderen Frau? Also ganz am Anfang unserer Beziehung, da ging es dann zwischen seiner Ex und mir eben halt hin und her. Mhm. So, und das, wo ich das dann eben halt noch irgendwo ein bisschen verstanden habe, weil da noch ein Kind im Spiel war. Mhm. Aber so vom Großen und Ganzen her, schon ziemlich übel. Jetzt hat er diesen Brief hinterlassen. Wo lag der Brief? Im Auto? Im Auto. Auto. Ich habe ein Cabrio und das Verdeck war offen und da hat er sein Handy reingepackt, plus eben halt den Abschiedsbrief. Er ist an dem Tag nicht mehr zur Arbeit gefahren? Nein. Und es gibt keinerlei Spur, wo er sein könnte? Es gibt keinerlei Spur. Er hat keine Klamotten hier mitgenommen. Es gibt keinerlei Spur. Ich war dann bei der Polizei gewesen und so weiter. Die Polizei war bei mir zu Hause gewesen, hat auch DNA-Spuren dann genommen und so weiter. Es kam aber nichts bei raus. Ich habe öfter nachgefragt. Dann musste ich nochmal zur Polizei vor, ich weiß gar nicht, 4 Wochen ungefähr. Mhm. Da habe ich die beste Freundin von ihm mitgenommen, die ihn schon über 20 Jahre kennt. Und er kam dann auf einmal raus, ja, ich hatte gesagt, er hätte braune Augen, er hat keine braunen Augen, er hat blaue Augen. Und dann war auf einmal die ganze Akte irgendwie ganz kurios. Ja, und dann fing ich nochmal an, weil ich mich einfach damit nicht abfinden möchte. Ich möchte ihn nicht zurück, um Gottes Willen, aber ich möchte zumindest wissen, lebt er oder lebt er nicht. Mhm. Was viele Leute überhaupt nicht verstehen, wo sie sagen, was interessiert dich das noch? Natürlich interessiert mich das natürlich, noch. Natürlich, natürlich. Hattest du dich getäuscht mit den Augen, mit der Augenfarbe? Nein, nein, nein, ganz sicher nicht. Nein, nein, nein. Nein. Also da war viele Widersprüchlichkeiten eben. Halt also die beste Freundin hat dann was anderes gesagt, oder wie? Nein, nein, es ging einfach darum, dass die Polizei ja hier gewesen ist, da eine her und hat eben halt DNA-Spuren genommen und er hat es dann wahrscheinlich aus dem Kopf geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sagte er, sie hatten gesagt, er hat braune Augen. Ich dachte, okay. Sie haben das Bild doch vor sich liegen. Also gab es Unstimmigkeiten, mhm. Aber das, genau. Die wurden dann auch beseitigt. Genau, ja. Richtig. Dann habe ich jetzt alle Häuser angeschrieben, wo Obdachlose eben halt, weil er hat in diesen Abschiedsbrief geschrieben, dass er dementsprechend irgendwie an den Landungsbrücken gewesen ist und ich hatte dann Obdachlosenhäuser beziehungsweise wo man essen gehen kann angeschrieben und da ist er auch bekannt bei einer, zumindest bei Alimaus, aber dementsprechend ging es dann so weit, dass sie gesagt haben, das ist aber schon lange her. Das heißt, auch diese Spur verliert sich. Und es gibt keine Kontobewegung, kann man das... Es gibt keine Kontobewegung, nein. Nochmal mit dem Handy. Er hat sein Handy bei dir ins Cabrio gelegt? Ja, das Problem ist gewesen, das ist mein Vertrag gewesen. Ich habe aus dieser Karte, also beziehungsweise um diese Karte gebeten und die hat er mir gegeben. Das heißt, sein Handy war sowieso ohne Karte. Ach so. Und das hat er mir mit ins Auto. Das heißt, das kann man auch nicht verfolgen? Nein, kann man nicht. Aber er muss das schon vorher geahnt haben, weil wie ich auf sein Handy geguckt habe und alles drum und dran vorher, dementsprechend, es waren keine Nachrichten mehr drauf, es war im Endeffekt eine Neueinstellung, wenn man so möchte. Traust du ihm das zu, dass er sich das Leben genommen hat? Mal ja, mal nein. Mal sage ich mir nie. Der wird irgendwie, weil er sehr kontaktfreudig ist, ich weiß, dass er sehr, sehr bedürftig ist als Lebemann. Also er kommt überall durch und ja. Aber er hat einen anderen Lebensstil als ich. So, und er ist dann eher so der Lebemann und ich bin eben halt so ein bisschen mehr gerade. Ja, aber der Lebemann will ja auch materielle Dinge haben, der will schöne Kleidung haben, der will gut leben. Das interessiert ihn gar nicht so. Mhm. Nein, nein. Also ich glaube, das hat mich auch damals immer so fasziniert, weil er ist einfach gestrickt. Mhm. Er war sehr einfach gestrickt. Aber er hat ja nichts mitgenommen. Er kann ja überhaupt eigentlich nicht. Gar nicht überleben ohne irgendwelche Richtig. Sachen oder irgendwelches Geld. Die Polizei hat auch gar keine Hinweise bisher Überhaupt aufnehmen nicht. Können, gar nichts. Gar nichts. Wenn du in die Richtung denkst, er hat sich vielleicht das Leben genommen, was könntest du dir vorstellen, wie er sich das Leben nimmt? Also am Anfang habe ich gedacht, von wegen, naja, wenn er gesprungen wäre, dann hätte man ihn gefunden. Dann hätte man ihn gefunden. Genau, richtig. Hätte er sich jetzt irgendwie bei uns hier im Wald, weil wir leben in der Lüneburger Heide, dann wären unsere Hunde mal, also wir sind alle mit Hunden bestückt hier, dann hätte man ihn mit Sicherheit auch gefunden. Also für mich gibt es keine Erklärung, wo er sich hätte umbringen können. Keine Ahnung. Jetzt sagen die Leute zu dir, ne, was kümmerst du dich dann noch groß drum? Genau, richtig. Das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was geht es dich denn noch an? Also im Endeffekt, auch die Polizei sagt das, Frau Hammerich, was machen Sie da? So, und wo ich dann sagte, naja, ich sage, also zurückhaben möchte ich ihn nicht. Ich möchte schon wissen, was er fahren will. Ja, du hast 3 Jahre mit diesem Mann zusammen gelebt. Das war dein Geliebter, dein Partner. Wie groß ist für dich die Schuldbelastung, dass er Sehr dir groß. Schuld gibt? Sehr groß. Weil ich bin kein einfacher Mensch. Also klar, betrügen hätte er mich nicht dürfen, aber ich bin so vom Prinzip her kein einfacher, gestrickter Mensch. Ich weiß, dass ich sehr schwierig bin und ich bin kein Engel, mit Sicherheit nicht, aber Mischt sich in dieses Schuldgefühl, was er dir aufgebürdet hat, auch ein Zorn, dass er dir das aufgebürdet hat? Ja, mit Sicherheit. Also das ist schon so, wo ich dann sage, wie kann das angehen? Weil jeder Mensch würde sich in dieser Situation trennen und das beim ersten Mal. Mhm. So, und ich habe Frau 2 und 3 erst rausgekriegt auf einen Tag. So, und natürlich ist da Hass oder natürlich ist da Zorn oder warum? Nur weil man arbeiten geht? Weiß ich nicht. Mhm. Ist das wirklich so schlimm? Weiß ich nicht. Also arbeiten muss man. Dieser Brief, der da lag, in welchem Ton war der geschrieben? An und für sich. Also er hat mir geschrieben, so von wegen, er liebt mich über den Tod hinaus. Mhm. Und er hat mir immer wieder in diesen Brief reingeschrieben, dass er ohne mich nicht leben möchte, nicht kann und dass er an und für sich sich das selber nicht beschreiben kann, warum er dieses getan hat. Mhm. Ja, aber er hat es getan. Es wäre für dich, so hart das klingt, schon eine Erleichterung, wenn du von der Polizei eine Nachricht bekämst. Mhm. Damit du weißt, absolut, was geschehen ist, ja. Genau. Oder ich habe keinen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Ich kann nicht nach links greifen und ich kann nicht nach rechts greifen. Ich kann also nichts verarbeiten. Lebt er noch, lebt er nicht. Genau. Oder überwiegt schon die Hoffnung, dass du denkst, er hat sich irgendwie durchgeschlagen und lebt? Natürlich wäre das die Hoffnung. Ich hoffe natürlich, dass er irgendwie lebt, eventuell, na, so ganz normal. Er hat den Bogen gekriegt und hat sich jetzt einfach eine neue Zukunft aufgebaut. Das wäre für mich völlig okay. Fakt ist einfach diese Ungewissheit, die bringt mich um und die wirft mich total aus der Bahn. Ja, das ist auch verständlich. Ich glaube, so ging es jedem Menschen, mir ging es auch so. Liebe Nadja, ich wünsche dir, dass eine Info kommt und wir wünschen natürlich, dass er nicht tot ist und dass er lebt und einfach nur ein neues Leben begonnen hat. Genau. Ich biete dir aber sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an, auch wegen der Schuldgefühle. Ich glaube, das wäre ganz gut. Das würde mich freuen, ja. Ja, dann wird die Magdalena dich gleich anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und zu warten, bis sie sich meldet. Alles klar. Okay, und deine Sendung ist super schön. Schade, dass du aufhörst. Dankeschön, Nadja. Alles Gute, okay. Alles Gute wünsche alles ich dir. Gut. Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. Und hier ist die Brigitte, 70. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Brigitte. Du hörst mich. Ich komme mir richtig schwurfel vor, wenn ich höre, was die alle für schwere Sachen auf dem Herzen haben. Und ich so Lappalien. Naja. Aber der Yannick, der hat mich auf was gebracht. Ja. Ja, da bin ich dann auch mal weiter zurück. Mein Mann und ich, sind beide alkoholabhängig. Das bleibt man ja ein Leben lang. Mhm. Und da haben wir uns auch kennengelernt in der Therapie. Mhm. Mhm. Ich bin dann mittlerweile trocken geworden. Wie lange warst du denn Alkoholikerin? Ja, das bleibt man sein Leben. Ja, natürlich, schon, ja. Das ist mir schon klar. Aber wie lange? Also ich bin trocken schon viele, viele Jahre. Und wie viele Jahre hast du getrunken? Ja, 30. Reichlich heißt 10 oder 30 Jahre? 20 bestimmt. 20 bestimmt. Ja. Hm. Was ist denn genau der Grund deines Anrufes, Brigitte? Ja, an sich suche ich einen Partner. Mhm. Und zwar suche ich jetzt in Zeitungen Anzeigen, wo eine Telefonnummer angegeben ist. Also der, von dem du gerade gesprochen hast. Der Partner, wo sich einer eine Frau wünscht. Ich möchte gerne ins Theater gehen, ja. Kino gehen, sowas suche ich. Der Partner, von dem du gerade gesprochen hast, den gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr, die Männer. Nee, ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hättest... Nee, der ist im März gestorben. Ah, in diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr. Wie lange warst du mit dem zusammen? Fast über 30 Jahre. Ah. Mhm. Aber da ist mir das mit dem Yannick, das kam da einiges hoch bei mir. Ich verstehe. Ich habe zum Beispiel, wie er starb, war ich froh, dass er starb. Er wurde total ein halbes Jahr auf Rücken behandelt, kam auch nicht in die Röhre. Und dann haben sie festgestellt, dass er voller Krebs war. Es ging Gott sei Dank innerhalb 14 Tagen, wie jede freie Minute zu ihm hin, ging es rapide mit ihm runter. Du warst froh, dass er gestorben ist, weil er so großes Leid? Ich habe keine Träne weinen können. Warum? Ja, vielleicht ist das alles von der vorhergehenden Sache gewesen. Ich weiß es nicht. Es kam nicht. Ich bin sonst ein Typ, der sehr schnell am Wasser baut. Mhm. Bei mir kommen schnell die Tränen. Aber da ging es nicht. Aber war da das? Ich habe schon gedacht, ich bin unnormal. War das denn eine gute Beziehung, die du mit diesem Mann hattest? Tja, teils. Mhm. Ist eingeschläfert mit der Zeit. Und ist nicht mehr so frisch wie früher. Er ist im März gestorben. Hast du denn dann später oder jetzt in der letzten Zeit mal weinen können? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist das Komische. Ich habe auch den Doktor gefragt. Er sagt doch, vielleicht kommt das eines Tages noch. Auf jeden Fall bist du auf der Suche nach einem neuen Partner, aber nichts fürs Herz. Nicht fürs Herz? Ja, nein, die suchen ja alle gleich Sex und, ach so. Und das ist ja das Schlimme. Und dann habe ich auch mal ein oder zwei kennengelernt und die müssen dann gleich küssen. Vom Küssen halt ist ja nicht schlimm, mhm. Bin ich auch dafür, aber dann geht das gleich mit Zungenkuss los. Ach so. Und das muss ja wohl nicht sein. Das muss nicht sofort sein, nein. Nein, das kann später kommen, finde ich. Also da bin ich sehr, sehr enttäuscht. Manche sind ja ganz ehrlich und sagen gleich am Telefon, sie wollen Sex. Mhm. Dann ist das okay, wie, dann hat sich das. Wie alt aber sind denn die Männer, mit denen du da Kontakt auch hattest? Auch meistens so in dem Alter. Um die 70 rum. Und noch älter. Ja. Nee, ich passe dann schon immer bei der Anzeige auf. Wenn du in erster Linie gar nicht auf Sex aus bist, so wie du es jetzt sagst. Ja, um Gottes Willen. Ja, was interessiert dich denn zunächst bei den Männern? Nein, es geht jetzt noch nicht mal um einen Mann. Es könnte genauso gut auch eine Frau sein. Ich bin alleine. Mhm. Zu viel alleine. Also ein Gesprächspartner, eine Freundschaft vielleicht. Ich brauche eine Freundschaft. Mhm. Eine, die mit mir mal ins Theater geht, mal ins Museum geht, ein Konzert geht, alles Mögliche. Aber, nur, dass man was zusammen unternimmt. Aber wenn dich die Männer so nerven, weil die immer Sex wollen, dann wäre doch die Lösung eigentlich wirklich, dass du dir eine Frauenfreundschaft aufbaust. Ja, die stricken dann gleich wieder für den Lepra. Da muss auch nichts. Was machen die? Die stricken für? Stricken für Lepra und alles sowas. Aha. Das ist nicht einfach. Wie viele Männer hast du denn jetzt schon kontaktiert? Seit neuestem. Gesehen habe ich zwei und die anderen alle per Telefon. Und alle, bei allen war es dasselbe, dass die Sex wollten, schnell. Ja, oder eben, wie ich das schon mit Zungenkuss gleich gehen soll. Ja. Aber so wie ich dich ja schon kennengelernt habe. Ich habe sogar einen dabei, der sitzt im Rollstuhl, da habe ich gedacht, das ist jetzt ein bestimmt netter Kerl. Ist auch ein netter Kerl, ja. Aber auch. Fing auch mit Zungenkuss gleich wieder an. Ja. Aber so haben sie ein sehr netter Kerl. Aber der ist mir zu kregel. Der hat vor seinem Rollstuhl noch ein Motörchen. Der ist schneller als ich. So. Da komme ich gar nicht. Aber wie ich dich jetzt kennenlerne, Brigitte, bist du doch eine Frau, die denen dann gleich sagt, das will ich nicht zunächst. Ja, das habe ich. Nee, da bin ich zu feige. Ach, das glaube ich gar nicht. Sagen. Das musst du aber. Später am Telefon habe ich es gesagt, ja. Aber nicht direkt. Und als da so ein paar Jungs mit Zungenkuss anfingen, hast du mitgemacht? Nee, nicht so richtig. Nicht so mit Appetit. So. Nee. Überhaupt, hättest du denn nach einer gewissen Kennenlernphase natürlich, hättest da du... Da habe ich nichts gegen, ja. Um Gottes Willen. Also auch Sex wäre okay. Irgendwann. Ja, sicher, auch das wäre okay. Warum? Ich bin ja erst 70, ich bin ja noch kein... Natürlich. Eisen. Natürlich. Ja, bei meinem Mann war ich das. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Aber ich wohl. Wie lange hast du keinen Sex mehr gehabt? Das braucht jetzt von... Wenn mir jetzt jemand zuhört. Mein Gott, warte mal. Auch hier kann man ganz offen reden bei uns. Ja, mit 10 Jahren bestimmt. Ja, der wollte nicht mehr. Der wollte auch keine Freundschaften. Die waren ihm alle nicht richtig. Wenn du mit dem vorm Fernsehen gesessen hast, den mochte er nicht. Das war furchtbar. Mhm. Ich kann mal jemanden nicht mögen, okay, aber das war ja bei dem schon bald krankhaft. Und genauso war das mit dem Sex. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Das war ihm alles zu viel. Ja. Du redest ja nicht so gut von ihm. Nee, der war auch zum Schluss sehr phlegmatisch. Da war nichts mehr. Okay, dann verstehe ich auch, warum du nicht weinst. Das könnte auch einen Grund haben. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr wissen, warum. Nee, jetzt geht es ja darum, aber dass du... Aber es kam jetzt durch den Janik, kam mir das wieder ja, hoch. Ja, verstehe. Weise, ne? Also jetzt geht es darum, dass du einen netten Typ kennenlernst. Ja. Eine gewisse Zeit ihr euch annähert. Ja. Und du musst ihm von Anfang an sagen, dass du nicht gleich in die Kiste willst mit dass dem. Dass ich keinen Sex will, sondern... Ja, das sag ich ja auch. Das musst du wirklich sagen. Da darfst du nicht zu feige sein. Ehrlich bin ich, ja. So, und dann muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn so eine resolute Frau wie du keinen Typ findet. Brauchst seine Zeit wahrscheinlich. Ja. Bin zu ungeduldig. So, genau, finde ich auch. Ja. Brigitte, ich drücke dir die Daumen, dass da bald ein toller Prinz in deine Wohnung reitet. Und dem Typen vorm Janik, ich weiß den Namen nicht mehr, ja. dem du da geholfen hast, vom Alkohol wegzukommen, dem wünsche ich viel, viel Kraft für sein weiteres Leben. Das ist sehr nett von dir, Brigitte. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Alles klar, tschüss. Alles Gute, tschö. In der Technik heute Uwe van Betterei. Morgen sind wir nicht da, aber dann wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.